All mein Glück erbaut sein. Wie passt doch dein Herz, Margarete? Wenn einer kommt und es dir spielt, bin ich allein. All mein Glück erbaut sein.